Sehr lange Jahre bei dir. Erzähl den Kaugas wie von meinem Heimatland. Und mir kommen die Tränen, niemand will mich verstehen. Meine Sprache ist blatt, meine Heimat das Matt. Ja, ich lieb dieses Land, meine Worte kann. Ich hab Heim, ich hab hier, darum trage ich bei mir einen Flachmann voll Sand von der Worte kann. Flachmann voll Sand von der Waterkant.